plötzlichen Kugelhagel, reflexartig zurückschreckend, rettete ich mich um die Ecke in den Eingangsbereich des Bürocontainers und aus dem direkten Schussfeld der drei. Sie stellten das Feuer ein, sobald ich außer Sicht war, und an den charakteristischen Geräuschen konnte ich feststellen, dass sie die Magazine ihrer Pistolen wechselten und einer von ihnen flüsternd Anweisungen gab, die ich nicht verstehen konnte. Ich kroch geduckt und vor Adrenalin und Angst zitternd einige Meter rückwärts und nahm die Ecke ins Visier. Was war jetzt zu tun? Der Gedanke, mich ihnen zu ergeben und auf ihre Dialogbereitschaft zu hoffen, behagte mir gar nicht. Zu schnell waren sie mit den Waffen bei der Hand gewesen. Leises Rascheln. Sie bewegten sich offensichtlich vorsichtig auf die Ecke zu. Verdammt, wenn sie zu dritt um die Ecke stürmen würden, hatte ich keine Chance. Mit der Armbrust konnte ich maximal einen von ihnen erwischen, bevor die anderen beiden mich durchsieben würden. Gerade hatte ich den Entschluss gefasst, schlicht und einfach die Flucht zu ergreifen und darauf zu hoffen, dass keiner der dreien mein Gesicht gesehen hatte. Da ertönte von draußen, von außerhalb des Containers, ein gebellter Befehl. Feuer! Als das höllische Getöse vollautomatischer Waffen einsetzte, warf ich mich zur Gänze auf den Boden, schlug die Hände über die Ohren und wusste nicht, wo ich hinsehen sollte. Aus Versehen musste ich dabei zu meiner Überraschung den Abzug der Armbrust ausgelöst haben und der Bolzen durchschlug einen nutzlos gewordenen Kopierer. Aber angesichts der Vielzahl von jaulenden Querschlägern, umherfliegender Kugeln und Splittern war das geringste Problem. Überall um mich herum surrte, klirrte, blitzte und krachte es. Ein Tisch wurde durch eine Salve herumgerissen und drehte sich, wie von Geisterhand bewegt, durch den Raum, bevor er gegen einen weiteren Tisch stieß und der sich darauf befindende Computermonitor herunterfiel und nur noch von Kabeln gehalten hin und her schaukelte. Etwas zupfte am Kragen meines Parkas, es roch plötzlich verbrannt und direkt vor mir auf dem Boden war ein Loch vom Durchmesser meines Zeigefingers, das einen Sekundenbruchteil zuvor noch nicht dagewesen war. Über mir zerplatzte eine Neonröhre und von der Decke regneten feine Glassplitter auf mich herab. Ich weiß nicht mehr, wie lange der höllische, nicht enden wollende Kugelhagel andauerte, aber kurz vor Ende des unerwarteten Infernos begann mein Gehirn wieder halbwegs zu funktionieren. Diese Stimme, die von draußen den Schießbefehl gegeben hatte, kam mir bekannt vor, und als die Schüsse seltener wurden und schließlich ganz verstummten, war ich mir sicher, dass es sich um die Stimme des blonden Rolf handelte, Ivans Hauptmann. Und dann, als ich von draußen die Worte »Drei Mann mit mir, der Rest sichert draußen« vernahm, erhielt ich die endgültige Bestätigung. Rolf musste mir mit einigen von Ivans Jungs gefolgt sein und ärgerlich und entsetzt über meine eigene Nachlässigkeit fragte ich mich, wie sie es geschafft hatten, nicht von mir bemerkt zu werden. Vorerst schob ich es auf das Jagdfieber, das mich bei der Verfolgung der drei Abtrünnigen gepackt hatte. Das Geräusch schwerer Stiefel hinter mir, die Glas- und Plastiksplitter unter ihren dicken Sohlen zertraten, brachte mich zurück ins Hier und Jetzt. Ich musste mich sofort zu erkennen geben, wenn ich nicht einfach von Rolf und seinen Leuten über den Haufen geschossen werden wollte. Ich rappelte mich auf meine Knie und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Rolf, nicht schießen, ich bin hier!« rief ich, so laut ich konnte. Zu meinem Glück hatte der Kugelhagel einige der mickrigen Öllampen zersplittern lassen, so dass im Innenraum des Containers mehrere kleine Feuer entstanden waren, die zwar keine Gefahr darstellten, aber im Vergleich zu vorher doch einen deutlichen Zugewinn an Helligkeit verursachten. Rolf sollte mich eigentlich erkennen können, und ich wandte mein Gesicht der Tür zu, in deren Rahmen in eben diesem Moment sein grimmiges Gesicht erschien. Seine Augen tasteten den Raum ab, und obwohl sein Blick nicht länger auf meinem Gesicht ruhte als auf dem Rest des Raumes, war ich sicher, dass er mich tatsächlich erkannt hatte. Sein Sturmgewehr stets hin und her wandern lassend, tat er einige Schritte seitlich in den Raum hinein und winkte drei von Iwans Jungs, die ebenfalls mit Sturmgewehren bewaffnet waren, herein. Einen Moment lang kam es mir so vor, als ließe er den Lauf der Waffe etwas zu lange auf mich gerichtet. Dann ordnete er an: »Los! Seht nach, ob noch einer lebt.« Die Jungs machten sich daran, das Autohaus zu sichern, und erst als er Antwort in Form eines irgendwie ernüchtert klingenden »Alle tot« erhielt, ließ er seine eigene Waffe sinken und bedeutete mir mit einer knappen Geste aufzustehen und ihm voranzugehen. Ich gehorchte der Anweisung mit weichen Knien. Als ich um die Ecke bog, verstand ich sofort, warum die Antwort auf Rolfs Frage so verhalten geklungen hatte. Derjenige von Iwans Jungs, von dem sie gekommen war, stand versteinert vor den völlig zerfetzten Leibern der drei Abtrünnigen und starrte auf sie herab. Der Kugelhagel, den Rolf auf den Container herabbeschworen hatte, hatte die blecherne Außenwand in ein Sieb verwandelt und kalte und nach Kordit stinkende Winterluft vertrieb den muffigen, abgestandenen Geruch aus dem Container. Der Tisch, der mir Deckung vor den im Vergleich mit dem gerade erlebten Inferno armselig wirkenden Pistolenschüssen der drei Männer gespendet hatte, lag in handtellergroßen Trümmern im Raum verstreut. Genauso verhielt es sich mit etlichen Körperteilen der Abtrünnigen. Die Männer waren buchstäblich in Fetzen geschossen worden, und auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes war die zersiebte Blechwand rot von ihrem Blut, Knochensplittern und Fleischfetzen, die man unmöglich noch den ursprünglichen Besitzern zuordnen konnte. Während ich meinen Blick von unterdrückten Würgegeräuschen des Mannes vor mir begleitet über die entstellten Leichen schweifen ließ, trat Rolf hinter mich. Seine Hand legte sich schwer auf meine Schulter und schob mich zur Seite. »Mach Platz, du verdammter Glückspilz!« Der Blick, den er mir zuwarf, war so nüchtern und sachlich und stand in so großem Kontrast zu dem Mann neben uns, der immer noch um seine Selbstbeherrschung rang, dass ich nicht anders konnte, als seinen Worten Folge zu leisten. So ging er an mir vorbei, als ließe ihn der Tod zu seinen Füßen und der sich ausbreitende Gestank nach Blut und zerrissenen Därmen völlig kalt und schritt, dreckig, rote Spuren auf dem Boden hinterlassend, auf die Lagerstadt zu. Erst in diesem Moment wurde mir klar, dass Rolf den Feuerbefehl nicht erteilt hatte, um mich zu retten. Für ihn hatte es keine Rolle gespielt, ob ich ebenfalls in Stücke geschossen worden wäre oder nicht. Billigend in Kauf nehmen nennt man das. Mir wurde kalt, als ich das tatsächliche Ausmaß meines Glückes begriff. War es etwas Persönliches für Rolf? Hatte er sich gewünscht, mich tot zu sehen, oder hatte er sich lediglich auf diese Weise verhalten, um das Risiko für ihn selbst und die ihm anvertrauten Männer möglichst klein zu halten? Seine Stimme riss mich aus meiner verspäteten Schockstarre. »Los, komm her! Kennst du den?« Er stand, von den anderen beiden Männern seiner Vorhut flankiert, neben der Lagerstatt und winkte mich heran, und während der Mann neben mir bei den Leichen seinen Mageninhalt nun doch endgültig von sich gab, ging ich tiefer in den Raum hinein, auf das Krankenbett zu. Ich kannte sie tatsächlich, diese blasse, fiebernde, kränkliche Gestalt, und obwohl das Gesicht, das unter den Decken hervorlugte, jetzt eher mitleiderregend als furchteinflößend aussah, ballten sich meine Hände zu Fäusten. Es war ein Hand, der mir hier entgegenblickte, und als auch er mich erkannte, atmete er tief ein und spuckte blutigen Schleim in meine Richtung. Eine der Kugeln hatte wohl seine rechte Wange zerfetzt, und ich konnte durch das Loch den gelblichen Schimmer seiner Backenzähne, durch das Blut, das in seinen Mund strömte, hindurch erkennen. Auch er war wie durch ein Wunder nicht in dem aberwitzigen Feuersturm getötet worden, den Rolf auf uns herabbeschworen hatte. Sein großes Glück waren die im Raum aufgestapelten Vorräte gewesen, die den Kugeln im Weg gestanden hatten und die jetzt im ganzen Raum verstreut herumlagen. Mit einem Mal ertrug ich das Chaos, diesen Sturm von Erinnerungsfetzen und Sinneseindrücken nicht mehr. Ich drehte mich um und ging unendlich langsam, so schien es mir, nach draußen. Zurück im Lager. Während ich meine verdreckte Kleidung auf der Liege und dem uns zugeteilten Zelt ablegte und begann mich zu waschen, erzählte ich Wanda, was sich ereignet hatte. Inzwischen war es Morgen geworden, denn mit dem Gefangenen Einhand auf einer improvisierten Bahre und der Beute der Abtrünnigen kamen wir nicht besonders schnell voran. Obwohl wir insgesamt ein Dutzend Männer waren und den Rückweg diesmal oberirdisch zurücklegten. Die drei mussten schon seit einer ganzen Weile Vorräte, Ausrüstung, Waffen und Munition aus Iwans Beständen abgezweigt und in dem ehemaligen Autohaus gebunkert haben, so dass es deutlich mehr zu tragen gab als das, was die drei in der vergangenen Nacht dorthin geschleppt hatten. Während mein Blick über die zum Glück immer noch friedlich schlafende Mariam glitt, die heute Nacht wohl wieder einmal zu Wanda auf deren Feldliege geklettert war, äußerte ich Zustimmung zu dem, was Wanda gerade gesagt hatte. Warum halfen drei von Iwans Jungs einem Degenerierten, der von ihren eigenen Patrouillen angeschossen worden war? Gab es eine persönliche Verbindung zwischen ihnen? Waren die Männer vielleicht Agenten der Degenerierten gewesen, die einen Angriff auf Iwans Lager vorbereiten sollten? Oder hatten sie Einhand im Zuge ihrer eigenen Fluchtpläne durch Zufall entdeckt und ihn aus Mitleid gesund pflegen wollen? Zu dumm, dass wir sie nicht mehr verhören konnten, aber der brachiale Angriff, den Rolf befohlen hatte, hatte uns dieser Möglichkeit beraubt. Irgendetwas beunruhigte mich, wenn ich darüber nachdachte, und ich war ziemlich sicher, dass es nicht die Tatsache war, dass Rolf meinen Tod in Kauf genommen hatte, als er den Feuerbefehl gab. Auf dem Rückweg zum Hauptbahnhof war niemand wirklich gesprächig gewesen. Besonders schweigsam waren Ingo und Jörn, zwei Männer, die ich von früheren Patrouilleneinsätzen her kannte. Vermutlich war ihnen klar geworden, dass sie mich mit Leichtigkeit hätten erschießen können und es nur ein Glücksfall war, dass Rolfs Befehl sie nicht zu Kameradenmördern gemacht hatte. Aber das war es eigentlich nicht, was mich am meisten interessierte, und ich hegte auch keinen Groll gegen die beiden, deren Blicke den meinen auswichen, so gut es ging. Was mich viel mehr interessierte und auch Wanda Gedanken machte, war die Frage, warum Rolf mir überhaupt nachgekommen war. Mir fiel momentan keine Antwort darauf ein, und so trocknete ich mich ab, warf das schäbige Handtuch mit Bärchenmotiv zum Trocknen über eine im Zelt gespannte Leine und zog mich wieder an. Ich machte mich bereit, vor den Iwan zu treten und meinen Bericht abzugeben. Als ich von zweien von Iwans Jungs und einem, wie immer übellaunigen Stummelzahn abgeholt wurde, konnte ich sehen, dass Wanda, die sich inzwischen wieder auf der Liege neben Mariam ausgestreckt hatte, ohne die Kleine zu wecken, ihre Gedanken wieder und wieder um die ganze Geschichte kreisen ließ, während sie an die Zeltdecke starrte und beiläufig Mariams Kopf streichelte. Rolf musste Iwans Zelt kurz vor mir betreten haben, denn ich bekam gerade noch mit, wie er nach einer großen Tasse mit Kaffee griff und einen großzügig bemessenen Schuss Wodka hinzugab und sich Iwans thronartigem Sessel gegenüber an die von den Resten eines opulenten Frühstücks bedeckte Tafel setzte. Kurz war ich unschlüssig, wie ich mich verhalten sollte, aber als Rolf begann, Iwan Bericht zu erstatten und der große Osteuropäer von meiner Anwesenheit keine Notiz zu nehmen schien und stattdessen Rolfs Worten wie gebannt lauschte, der gerade seine Sicht der Vorkommnisse erläuterte und damit schloss, dass der Gefangene einhand unter Bewachung zu Gustav ins Lazarettzelt gebracht worden war, der ihn zumindest noch eine Weile am Leben halten sollte, befragungsfit nannte es Rolf, beschloss ich, in Iwans Zelt zwischen all den antiken und modernen Waffen, der Mikrowelle, der Stereoanlage und dem restlichen Chaos ebenfalls nach einer Kaffeetasse zu suchen und mich zu bedienen. Nach dem ersten Schluck war mir einmal mehr klar, dass der Iwan das gute Zeug für sich behielt. Der Kaffee schmeckte großartig. Iwans messerscharfer Blick hatte die ganze Zeit über auf Rolf geruht, und ich fragte mich, ob dieser sich unter Iwans Augen genauso unwohl fühlte, wie ich es tat. Anmerken konnte man es ihm zumindest nicht, der Mann zuckte mit keiner Wimper, und ich sprach ihm in Gedanken meinen Respekt aus. Rolf hatte seinen Bericht abgeschlossen, und nun war es am Iwan, seinen Kaffee, falls er denn noch welchen in der Tasse hatte, mit einem großen Schluck Wodka aufzuwerten. Sicher würde Iwan nun meine Sicht der Ereignisse hören wollen, aber ich wagte es nicht, die im Zelt herrschende Stille, die nur von Iwans bedächtigen Schlürfgeräuschen unterbrochen wurde, zu stören, sondern wartete, bis ich Redeerlaubnis erhielt. Während Iwan trank, glitten seine Augen langsam, aber stetig zwischen mir und Rolf hin und her. Dann erteilte er mir mit seiner tiefen, akzentbehafteten Stimme das Wort. Ich berichtete von der Verfolgung der drei Abtrünnigen, beschrieb die Tunnel und Wege, die sie genommen hatten, berichtete von der überkletterten Mauer, dem Autohaus und Einhands Lagerstatt, die ich dort drinnen gefunden hatte, dann von meiner Entdeckung, den Schüssen, denen ich nur knapp entkommen war, und schlussendlich davon, wie Rolf mir mein Leben gerettet hatte, indem er, nachdem er gehört haben musste, dass ich in Schwierigkeiten gewesen war, das einzig Richtige getan und den Feuerbefehl gegeben hatte. In Absprache mit Wanda hatte ich mich entschieden, diesen letzten Teil der Ereignisse auf diese Weise darzustellen und es erstmal unter den Tisch fallen zu lassen, dass Rolf seinen Männern Anweisung gegeben hatte, das komplette Autohaus zusammenzuschießen, und nicht nur den Bereich, aus dem er die Schüsse der drei Abtrünnigen gehört haben musste. Und so, anstatt mich darüber zu beschweren, dass ich dabei hätte draufgehen können, drückte ich Rolf in Iwans Angesicht meine Dankbarkeit aus und lobte seinen besonnenen Führungsstil. Hatte er es ja nicht nur geschafft, die drei Abtrünnigen zu erlegen und mich aus einer tödlichen Situation zu retten, sondern darüber hinaus keinen einzigen Mann zu verlieren. Iwans Blick ruhte lange auf mir, und ich wusste nicht, ob er mir meine falsche Dankbarkeit abnahm oder ob er mich durchschaute. Dann fragte er nach Einhand. War es wirklich der Mann, der mich und Wanda durch Frankfurt gejagt hatte? Ja, das war er, eindeutig. Und gehört dieser Einhand also zu dieser degenerierten Sekte, von der du berichtet hast? Ja, das tat er. Und diese drei Abtrünnigen haben ihn gepflegt und gefüttert. Ja, es sah zumindest ganz so aus. Iwan nahm diese Antworten widerstrebend und mit einigem Unwillen zur Kenntnis. Nicht nur, dass meine eigenen Leute mich bestehlen und undankbar meine Großzügigkeit ausnutzen, jetzt paktieren sie noch mit irgendwelchen Sektenspinnern und schmieden Pläne gegen mich. Ich begann wegzuhören, denn wenn ich inzwischen eines gelernt hatte, dann, dass Iwans wütende Monologe schnell begannen, sich im Kreis zu drehen, und dass sie erst endeten, wenn auch seine Energie zur Neige ging, was eine Weile dauern konnte. Ich hatte, genau wie Rolf auch, in dieser Nacht keinen Schlaf bekommen, und ein schneller Seitenblick bestätigte mir, dass auch er Iwans Launen zur Genüge kannte und unter einer Interesse und Zustimmung heuchelnden Maske einfach nur abwartete, bis sich der Zorn seines Anführers gelegt haben würde. Irgendwann war Iwans Zorn verraucht, und die raubtierhafte Intelligenz kehrte in seinen Blick zurück. Er müsse über all das nachdenken, verkündete er. Morgen sollten wir beim Verhör von Einhand anwesend sein. Und dann entließ er uns. Als Rolf und ich das Zelt verlassen hatten, kreuzten sich unsere Blicke. Ich bildete mir ein, dass meiner neugierig und aufmerksam wirkte, da ich erwartete, dass Rolf etwas zu mir sagen wollte, aber er sah mich nur unergründlich und merkwürdig an, dann drehte er mir abrupt den Rücken zu und ging in Richtung der U-Bahn-Gleise davon. Stummelzahn und die zwei Bewaffneten mit den roten Armbinden hatten mich schon erwartet und eskortierten mich zurück zu meinem Zelt. Mariam war inzwischen aufgewacht und saß mit Wanda frühstückend an einem Campingtisch. Die Kleine freute sich wie immer, mich zu sehen. Ich bekämpfte meine Müdigkeit erfolgreich und setzte mich zu ihnen. Anschließend, der Routine folgend, die wir in unserer Gefangenschaft entwickelt hatten, begann für Mariam der Schulunterricht, den Wanda und ich uns, so gut es ging, untereinander aufteilten. Als die Lektionen beendet waren, streckte ich mich auf meiner Liege aus. Jetzt war ich wirklich zur Gänze erschöpft und die Fakten, die Rechenregeln, die Grammatik vermischten sich in meinem Kopf mit den blutigen Erlebnissen der vergangenen Nacht zu einem psychedelischen Wirrwarr. Dann kam die Schwärze. Irgendwann wurde ich von Wanda geweckt, die an meiner Schulter rüttelte. »Wach auf, Gustav müsste demnächst vorbeikommen.« Im ersten Moment hatte ich keine Ahnung, was sie meinte. Aber dann kam die Klarheit langsam tröpfelnd in mein Gehirn zurück. Ja, Gustav, Gustav der Arzt, der uns aus Freundlichkeit, so schien es, mit Büchern versorgte. Gustav der Arzt mit dem schmerzerfüllten, melancholischen Blick unter einer Maske von unparteiischer Freundlichkeit und Fürsorge. Gustav, von dem wir glaubten, dass er am liebsten ebenfalls weg wollte aus Iwans Lager. Gustav, in dessen Zelt und in dessen Obhut sich der verletzte Einhand momentan befand. »Ich habe nachgedacht«, sagte Wanda. »Mit diesem Rolf stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Was ist, wenn er nicht nur die drei Diebe erwischen wollte, sondern euch alle, also auch dich und auch Einhand? Warum ist er mit so vielen Männern unterwegs gewesen? Sind die Patrouillen normalerweise nicht kleiner? Warum diese Munitionsverschwendung? So wie du es erzählt hast, hat jeder der Männer mindestens 3 Magazine verbraucht bei der Aktion. Ich meine, hier gibt es zwar Vorräte, aber zu verschenken hat der Ivan nun auch wieder nichts, oder? Ich dachte einen Moment lang nach. Es war möglich, dass sie recht hatte. Vielleicht hatte Rolf ja nicht meinen Tod billigend in Kauf genommen, sondern Einhands. Ivan mussten die Fragen, die Wanda gerade formuliert hatte, sicher auch in den Sinn gekommen sein. Aber da Rolf vor mir in Ivans Thronsaal gewesen war, wusste ich nicht, wie er sich dem Russen erklärt hatte oder ob diese ganze Aktion am Ende auf Geheiß des Herrn der Ratten stattgefunden hatte. Falls Wanda recht und Rolf es auf mich abgesehen hatte, hatte ich doppelt Glück gehabt. Das erste Mal, dass ich nicht erschossen worden war, und das zweite Mal, als ich mich so schnell und lautstark zu erkennen gegeben hatte. Deswegen hatte nicht nur Rolf so schnell bemerkt, wer ich war und wo ich mich befand, sondern auch die 3 Jungs, die er als Vorhut mitgenommen hatte, und auch die Männer, die mit ihren Sturmgewehren im Anschlag vor dem Autohaus die Umgebung gesichert hatten, mussten mein Rufen gehört haben, und sie alle zusammen hatten in diesem Moment meine Lebensversicherung dargestellt. Irgendwie kam mir das ganze Gedankenkonstrukt gleichzeitig lächerlich, wackelig, aber irgendwie dennoch plausibel vor, vor allem als ich daran dachte, wie Rolf mich einen Glückspilz genannt hatte. War da ein Unterton in seiner Stimme gewesen, ein Lauern in seinem Blick und später vor Iwans Zelt? Wanda hatte recht, irgendetwas stimmte nicht mit Rolf. Wir mussten herausfinden, ob und wenn ja, was genau Rolf mit Einhand zu schaffen hatte. Und um das herauszubekommen, mussten wir mit Einhand sprechen, und zwar alleine, bevor das große Verhör morgen begann und bevor Einhand an seinen alten oder an seiner neuen Wunde zugrunde ging. Wanda hatte mir die ganze Zeit über ins Gesicht geschaut, und als sie ablesen konnte, dass ich ihrem Gedankengang gefolgt war, nickte sie zufrieden und lächelte kurz. »Gustav«, sagte ich. »Ja, Gustav«, sagte sie.